Zum Monat des gemeinsamen antiamerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli wurde im Internationalen Kulturhaus Pyongyang eine Kunstausstellung zur antiimperialistischen und klassenmäßigen Erziehung eröffnet. Tagtäglich besuchen die Soldaten der Volksarmee, die Werktätigen aller Kreise und Schichten, die Studenten und Jugendlichen die Ausstellung. Zur Schau gestellt sind die Kunstwerke über die Verbrechen des US-Imperialismus und des japanischen Militarismus, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte dem koreanischen Volk unbeschreibliches Unglück und Leid zufügen, sowie der Klassenfeinde.